Luke 18. Lukas 18. I want you to remember what we talked about a couple weeks ago. Ich möchte, dass ihr euch erinnert an das, was vor ein paar Wochen erwähnt worden ist. That it says in 1 Timothy 6. In 1. Timotheus 6 steht. That godliness with contentment is great gain. Dass Gottseligkeit mit Zufriedenheit ist großer Gewinn. And contentment is not just that I'm happy with what I have. Zufriedenheit heißt jetzt nicht einfach glücklich zu sein mit dem, was man hat. And I need nothing more. Und man nichts mehr braucht. But it's I'm satisfied with all that God has given me. Doch bin ich erfüllt mit all dem, was Gott mir gegeben hat. Nothing more. Nichts mehr. But nothing less. Aber auch nichts weniger. A lot of people are content. Viele Leute sind zufrieden. With far less than what God has intended. Mit viel weniger als dem, was Gott geplant hat. And my contentment in the Lord. Meine Zufriedenheit im Herrn. That means a life that is satisfying. Ein Leben, das erfüllt ist. Whether I'm rich or poor. Ob reich oder arm. Or whether I'm sick or healthy. Krank. Whether oder, I'm big oder gesund. Big or small. Groß oder klein. Old or young. Alt oder jung. Whatever nationality. Oder ganz egal die Herkunft. Whatever my circumstance. Meine Umstände. Godliness with contentment is great gain. Gottseligkeit mit Zufriedenheit ist großer Gewinn. And godliness means that I'm partaking of God's very nature. Gottseligkeit ist nichts anderes als dass ich an Gottes Eigenschaften, Charakteristika teilhabe. That means I'm experiencing the Lord. Ich erfahre, ich spüre den Herrn. That means when God promises wisdom, dass wenn Gott Weisheit verspricht, and I experience that wisdom, und diese Weisheit entdecke und erfahre, I'm godly. Dann bin ich wie Gott. Because I have God's wisdom. Weil ich habe dann wirklich Gottes Weisheit. I am not, did you say like God? I am godly. Ich bin Gott göttlich, wie Gott. No, that's not the same, right? Gottselig. I am godly. Gottselig, Gottselig. Yeah, I am godly. Gottselig, ja. And God is with me. Und Gott ist bei mir. Now tonight I want to read a story here in verse 2. Und da möchte ich eine Geschichte in Vers 2 lesen. Of Luke 18. Von Lukas 18. In a certain city there was a judge who did not fear God. Und es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete. Did not respect man. Und vor keinem Menschen sich scheute. There was a widow in that city and she kept coming to him. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm. Saying, give me legal protection from my opponent. Und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. This is what the promises of God are all about. Das ist was die Verheißungen Gottes bedeuten. Widows had legal protection. Witwen hatten gesetzlichen Schutz. That means the state was obligated to them. Das heißt, der Staat ist ihnen gegenüber verpflichtet. It's the same thing with the promises of God. So ist es mit den Verheißungen Gottes. When God says, wenn Gott sagt, whosoever believes in my son has eternal life. Wer auch immer an meinen Sohn glaubt, hat ewiges Leben. God is obligated to give it to whoever believes. Denn Gott ist Gott verpflichtet, es jedem zu geben, der glaubt. When God says, ask for wisdom. Wenn Gott sagt, bitte um Weisheit. And I will give it to all men generously. Und ich gebe es großzügig allen. He is obligated to give it to all men generously. Dann ist auch verpflichtet, es generös zu geben. Now this widow, diese Witwe, is asking for her legal right. Sie bittet um gesetzliche Rechte. And when we pray, und wenn wir beten, with a promise, mit einer Verheißung, we are doing the same thing. Dann machen wir das Gleiche. Now the Lord here is showing the other extreme. Der Herr zeigt hier das andere Extrem. How a widow, wie eine Witwe, can get her legal right from an ungodly, unjust person. Von einem ungöttlichen Menschen bekommt das, was ihr zusteht. How much more? Um wie vieles mehr? Can God's children get their legal right from their heavenly Father? Können Gottes Kinder ihre gesetzlichen Rechte vom Vater in Anspruch nehmen? Vers 4. For a while he was unwilling. Und eine Zeit lang wollte er nicht. But afterward he said to himself, danach aber sprach er bei sich selbst. Even though I do not fear God nor respect man, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, yet because this widow bothers me, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht. She bothers me. Sie macht mir Mühe. I will give her legal protection. Werde ich ihr Recht verschaffen. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. Dass sie nicht am Ende kommen, mir ins Gesicht fahre. And the Lord said, der Herr aber sprach, hear what the righteous judge said. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Now, will not God bring justice for his elect? Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen? Who cry to him day and night? Die Tag und Nacht zu ihm schreien? And will he delay long over them? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? This word delay, das Hinziehen, dieses Makrothumia, Wort. Makrothumia. Will he suffer long with them? Wird er lange es ausharren? I tell you, ich sage euch, that he will bring about justice for them quickly. Dass ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? God suffers long with us. Gott hat Geduld mit uns. Now let's turn to 2 Peter before I comment any further. Bevor ich weiter kommentiere, gehen wir gleich zum 2. Petrus. There's a promise here I want to bring out. Hier ist eine Verheißung, die ich rausbringen will. A promise you may have never thought of. Eine Verheißung, an die du noch nie gedacht hast. But when we see it, you'll know it's a promise. Doch wenn ihr sie seht, werdet ihr sie sofort als eine Verheißung erkennen. And this promise will affect the way you see all of God's promises. Und diese Verheißung wird sehr beeinflussen, wie du dann alle anderen Verheißungen Gottes siehst. The promise of peace. Die Verheißung des Friedens. In Philippians 4:7. In Philipper 4:7. The promise of power. Verheißung von Kraft. In Acts 1:8. Apostelgeschichte 1:8. For example. Zum Beispiel. Now verse 3 of 2 Peter 3. Vers 3 des 2. Petrus 3. Know this first of all. Und zuerst dies wisst. That in the last days mockers will come. Dass in den letzten Tagen Spötter with their mocking. Mit Spötterei kommen werden, following after their own lusts, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. The last days, die letzten Tage, the days between the first and the second coming of Jesus Christ. Die Tage, das sind die Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. The last days, die letzten Tage, the days after the resurrection, zwischen der Auferstehung, after the ascension, der Himmelfahrt. And before his second coming. Aber vor seinem zweiten Wiederkommen. We are in the last days of the last days. Wir sind in den letzten Tagen der letzten Tage. Israel has returned. Israel ist wieder zurück. The whole world hates Israel. Die ganze Welt hasst Israel. Just about. This ziemlich is so. All prophetic. Das ist alles vorhergesagt. This is all leading to the return of Jesus Christ. Das führt alles zur Wiederkehr Jesu Christi. But in the last days mockers will come. Doch in den letzten Tagen werden Spötter kommen. What will they say? Und was werden sie sagen? Verse 4. In Vers 4. They will say, where is the promise of his coming? Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Where is the promise? Wo ist sie? For ever since the fathers fell asleep, denn seitdem die Väter entschlafen sind, all continues just as it was from the beginning of creation. Bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Mockers, Spötter. Mockers mock the promises of God. Spötter spotten über die Verheißungen Gottes. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. Remember Galatians 3:16. Galater 3:16, erinnert euch. The Apostle Paul said. Der Apostel Paulus sagt. In light of the promise made to Abraham. Angesichts der Verheißungen, die dem Abraham gemacht wurden. God did not say. Sagte Gott nicht. The promise was to seeds plural. Die Verheißung war zu Nachkomme in der Mehrzahl. It was to a seed. Es war zu einem Nachkommen. It was to Christ. Es war zu Christus. Remember this principle of what God did not say. Dich an das Prinzip, was Gott nicht sagte. God does not say. Gott sagt nicht. In John 14:13. In Johannes 14:13. Ask anything you want in my name. Bitte alles, was du möchtest in meinem Namen. And I will do it. Und ich werde es tun. Immediately. Sofort. He does not say immediately. Er sagt nicht sofort. If we add to the promises, wenn wir zu den Verheißungen hinzufügen, we bring amazing frustration to our lives. Dann bringen wir viel Frustration in unser Leben. Now, there's an amazing principle here. Da ist ein erstaunliches Prinzip, that's going to come forward. Das jetzt herauskommen wird. Look at verse 5. Vers 5. Now, in light of these mockers, angesichts dieser Spötter, who have made this statement, die diese Bemerkungen machen, where is the promise of his coming? Wo ist die Verheißung seiner Wiederkehr? He's coming back, he's coming back. Ja, he's er kommt back. Zurück, er kommt zurück. Ja. Okay. Gut. All the apostles are dead. He didn't come back. Die Aposteln sind gestorben, er ist noch immer nicht gekommen. I was a little kid going to church. I heard he's coming back. He's als kleines back, Kind haben sie mir in der Kirche gesagt, er kommt zurück. He didn't come back. Und er ist noch immer nicht da. And they began to mock. Und sie fangen zum Spotten an. The promise of God. Die Verheißungen Gottes. And they even said this. Und sagen sogar das. Since the beginning of creation, things are just the way they always were. Seit Anfang der Schöpfung sind die Dinge immer so, wie sie waren. And then Peter says, und dann sagt Petrus, for when they maintain this, denn denen, die dies behaupten, gotta follow me here. So, wir müssten da aufpassen. For when they maintain this, it escapes their notice that by the word of God, the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and by water. Ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Through which the world at that time was destroyed. Und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Being flooded with water. War vom über Wasser überschwemmt. Ja. You know what he's saying here? Seht ihr, was er da sagt? He's saying these people are reasoning. Er sagt, diese Leute, die argumentieren, that the promises don't work. Dass die Verheißungen nicht eintreffen. But what they willfully, it's in the Greek here, willfully, im Griechischen steht dieses Wort willens. They willfully ignore, willentlich ignorieren sie, is the fact that creation came through God's word. Dass die Schöpfung nämlich durch Gottes Wort kam. So as they mention creation, wie sie doch die Schöpfung erwähnen and then mock the promises, und dann die Verheißungen verachten, they contradict themselves. Stehen sie im Widerspruch. You see it? Because God created the heavens and the earth through his word. Gott schuf Himmel und Erde durch sein Wort. And I know this bothers a lot of people these days. Vielen Leuten, denen macht das Probleme heutzutage. You know, ever since the late 1800s and how evolution came into all seit the universities. Seit dem späten 19. Jahrhundert und sich die Evolution in den Universitäten breit machte. You know, through the liberal movement. Durch liberale Bewegungen. But it wasn't like that before. Aber so war es vorher nicht. And I know this like upsets so many Europeans. Und ich weiß, dass viele Europäer dadurch so auf die Zehen getreten fühlen. Und auch Amerika. But I believe, aber ich glaube, what Jesus believed, was Jesus glaubte, and Paul the Apostle, and Peter, und Paulus, and Moses, und Apostel, und and Petrus, David, und Moses, and Solomon, und David, and Elijah, and Solomon, and the rest, und der Rest. That God spoke creation into existence. Dass Gott die Schöpfung in die Existenz sprach. I know this is like stepping on people's toes. Ich weiß, dass sich Leute auf die Zehen getreten fühlen. But I like to step on toes, you know. Aber das macht mir Spaß. Because I get my toe stepped on every time I watch television. Weil auf meine Zehen, die tun mir schon weh vom Fernseher zu schauen. Now this bird here was this bird. Dieser is Vogel 4.5 hier billion years ist jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt. This rock here, dieser Stein hier, we know is 3700,000 years old. Ja, 3700,000 Jahre alt. It says it right on the back, you know. Weil das steht's genau da drauf. And da like, steht's drauf. They make, I mean, Really, I don't want to offend anybody. Nein, ich will jetzt niemanden but beleidigen. Aber I am like always being offended when I watch TV. Aber mir ist es mir, ich werde wirklich beleidigt, wenn ich das gekränkt, wenn ich das anschaue. This animal program. Schaut ihr euch diese Tiersendungen now an? Now this lizard here. Ja, also diese Eidechse hier. Used to be a snake. Es war mal eine Schlange. But 1.75.0093 billion years ago. Also 1,579003 Milliarden Jahre vor. Exactly. Zuvor, genau. This lizard became a lizard. Wurde diese Echse? How do you know that? Woher wisst ihr das? Because I read it. Weil ich's gelesen habe. Who wrote it? Wer hat es geschrieben? Someone of authority. Jemand in Autorität. Like who? Und wer? And you know what happens? It's like he said it. Es ist so, er hat's gesagt. How do you know it? Because he said it. Woher weiß er das, weil der es gesagt hat? How does he know it? Because he said it. Woher weiß er es, weil and der es gesagt hat? And it just keeps going around. Und das ist know? Eine Kette, die immer weitergeht. Like this big circle of, well, he said it. Und eine große Kette von denen, die es gesagt haben. How do we know that? Woher wissen wir das? It's interesting when God says. Es ist interessant, wenn Gott sagt, that he created Adam first. Dass er Adam zuerst geschaffen hat. Now watch this one. I don't know what you're going to do with this one. Was macht ihr jetzt damit? Passt auf. You got to forgive me if you're an evolutionist. Ihr müsst mir vergeben, als wenn ich der Evolutionslehre anhänge. I'm just entertaining myself tonight. Ja, ich habe jetzt Spaß dabei. It's not at your expense, please. Aber nicht auf eure Kosten. I get it back every time I watch TV. Ja, weil ich kriegst du heimgezahlt bei jedem Fernsehprogramm. But here's what I face. Aber hier ist damit bin ich konfrontiert. God created Adam first. Gott schuf Adam zuerst. Then he created Eve. Dann die Eva. Now I'm trying to figure this one out. Ich versuche das jetzt rauszukriegen. There's a little, you know, in a little speck 4.5 billion years ago. You know. Hier ist ein Staubkörnchen vor 4,5 Milliarden and Jahren. And God says, und Gott sagt, this is Adam. Das ist jetzt der Adam. And there you are, Adam. Nun, da bist du da, Adam. 4.5 billion years from tonight, you will be a grown man. In 4,5 Milliarden Jahren bist du dann ein ausgewachsener Mann. Here's Eve. Und da ist die Eva. And then he starts the whole process. Dann fängt er diesen Prozess an. And then they just kind of go through time and they develop. Und dann entwickeln sie sich durch die Zeit. And there's, you know, there's Eve. Now she's a bug, you know. Und die Eva, die hat sich schon bis zur Wanze entwickelt. I'm coming, and then she's a frog, and the whole thing is just. Und dann auf einmal, er ist schon ein Frosch, und es geht so weiter. And then all this time later. Und all diese Zeit danach. Finally, you know, there's Adam and Eve. Da sind jetzt Adam und Eva. And God created them. Und Gott hat sie ja geschaffen. Through this whole process. Durch diesen ganzen Prozess. Or it could be. Oder es könnte so sein. That first he started the process with Adam. Dass er zuerst mit Adam anfing. See, it doesn't work if you believe the Scripture. Und das funktioniert so nicht, wenn du die Schrift glaubst. And I know there's problems. Und ich weiß, da gibt's Probleme. I know there's things we don't understand. Ich weiß, da gibt's Dinge, die wir nicht verstehen. But for hundreds of years, aber für hunderte von people Jahren, used to mock the story of Jonah. Haben die Leute die Geschichte mit Jonah und dem Wal verspottet. Centuries and centuries they mocked the story of Jonah. Durch die Jahrhunderte haben sie die Geschichte mit Jonah und dem Wal haben sie gelacht über diese Geschichte. How could a fish swallow a person? Wie kann so ein Fisch einen Menschen verschlucken? This is the most ridiculous story. Das ist die lächerlichste Geschichte. And they would mock God's word. Und sie haben Gottes Wort verlacht. Until in the 1800s. Bis dann im 19. Jahrhundert. Somewhere near Norway, somewhere. Nahe der Küste Norwegens. Someone falls overboard, they're gone. Fiel ins Meer und war verschwunden. A whaling ship. Das war eben ein Walkutter. Few hours or days later, they catch this whale. Stunden, ja Tage später fingen sie den Wal, einen Wal. Sie schneiden ihn auf. And all of a sudden inside. Und auf einmal drinnen. Let me out! Ich will raus! Let me out! Right? There's this guy inside. Ist da ein Mann da drinnen? It worked. Es hat funktioniert. Someone once said this. Jemand sagte einmal das. My mama told me that the story of Jonah was true. Meine Mama hat mir gesagt, dass die Geschichte von Jonah wahr ist. My mama says. Meine Mama sagt. That you ain't seen all God's fish. Dass du noch nicht alle Fische Gottes gesehen hast. That was her answer. Das war ihre Antwort. In faith. Im Glauben. Now watch this, and we're coming to our principle now. Wir kommen zu dem Prinzip. Verse 8. Vers 8. But do not let this one fact escape your notice. Dies eine aber sei euch nicht verborgen. Beloved. Geliebte. that with the Lord one day is like a thousand years. Dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre. And a thousand years like one day. Und tausend Jahre wie ein Tag. Wow. That's pretty amazing, right? Das ist erstaunlich. God is outside of time. Gott steht jenseits der Zeit. Now here's our main principle. Aber hier ist unser Hauptprinzip. And this is the promise. Und das ist die Verheißung. Verse 9. 9. The Lord is not slow about his promise. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. As some count slowness. Wie es einige für eine Verzögerung halten. But is long suffering toward you. Sondern er ist langmütig euch gegenüber. Not wishing for any to perish. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. But for all to come to repentance. Sondern dass alle zur Buße kommen. You see that principle? God is not slow. Seht ihr dieses Prinzip? Gott ist nicht, zögert toward nicht. His promise. Er verzögert nicht seine Verheißung. Go back to Luke 18. Erinnern wir uns an Lukas 18. Here is this widow. Hier ist die Witwe. And she's bothering this unrighteous judge. Und sie müht einen ungerechten Richter. And the Lord said, und der Herr sagt, will God not speedily answer his children? Wird Gott nicht eilend seinen Kindern antworten? Will he not do it with speed? Wird er es nicht wirklich in Hast tun? God is not slow. Gott ist nicht langsam. God is actually very quick to answer our prayers. Gott ist sehr, sehr schnell dabei, unsere Gebete zu beantworten. He does it as soon as possible. Er macht es so schnell, wie es nur möglich he ist. He begins the process immediately. Er startet den Prozess sofort. And oftentimes we pray. Oft beten wir. And we pray. Und wir beten. Oh Lord, help me in my marriage. Oh Herr, hilf mir in der Ehe. I can't take my husband. Ich ertrage meinen Ehemann nicht mehr. I can't take my wife. Ich ertrage meine Frau nicht mehr. I can't take my children. Ich ertrage meine Kinder nicht mehr. That's fine. Schön. I understand. I know your husband. Ich kenne deinen Mann. Yeah, I understand. I totally understand. Ich verstehe das. Ich kann das. Ja, ich verstehe das. But watch this. Aber passt auf. When we prayed the first time, God, he heard it. Sobald wir das erste Mal beteten, hat es Gott vernommen. He's not slow. Er ist nicht langsam. God has immediately begun a process. Gott hat den Prozess sofort gestartet. And as I begin to pray, und wenn ich anfange zu beten, I'm not praying in unbelief. Dann bete ich nicht in Unglauben. I continue to pray in faith. Sondern ich fahre fort im Glauben weiter with zu beten. God, mit Gott. In the process, in diesem Prozess. God is not slow. Gott zögert nicht. He's not sitting on his throne over here. Er sitzt nicht auf seinem Thron gelangweilt herum. Oh, what time is it? Wie spät haben wir's? Gabriel, what time is it? Gabriel, wie spät ist es? How long have I slept? Wie lange habe ich geschlafen? 5000 years? 5000 oh my Jahre. Goodness. Why didn't you wake me up? Warum habt ihr mich nicht aufgeweckt? I have a whole universe to run. Ich muss ein ganzes Universum schaukeln. How many prayer requests come in yesterday? Wie viele Gebetsanliegen sind reingekommen gestern? 5 million? 5 Millionen? Oh my goodness. Oh. How far behind are we? Wie weit sind wir hinten nach? 300 billion prayer requests behind? 300 Milliarden Gebetsanliegen. This is tough, Gabriel. Das ist schwer, Gabriel. You don't even know how difficult it is to be me. Ihr wisst es gar nicht, was es heißt, wie schwierig es ist, mich zu sein. Okay, let's try to catch up. I don't know where we're going to start. Also versuchen wir jetzt aufzuholen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Maybe we can just get them to stop praying. Vielleicht können wir sie irgendwie dazu überreden, aufzuhören zu beten. How long? Any special requests? Irgendwelche Sonder, irgendwelche eilenden, dringenden Gebete. What's the priority list? Wo ist die hohe Priorität? How long has that lady been praying? Wie lange hat diese Dame schon gebetet? For that teenager? Für diesen jungen 25 years? 25 we haven't done anything? Und wir haben noch nichts gemacht. Gabriel, you should have told me. Gabriel, du hättest es mir früher sagen sollen. What kind of administrator are you? Was bist du für ein Verwalter? You should have woke me up. Du hättest mich aufwecken sollen. Wow. It's not like this. Nein, aber es ist nicht so. But we get this idea. Doch wir haben diese Vorstellung. You know that when we send our prayer request up, dass wenn wir unsere Gebetsanliegen hinaufschicken, it gets lost somewhere up there, you know. Dass sie dann am Weg da nach oben verloren gehen. Like you know, when I try to get my visa to stay here. Wenn ich versuche, mein Visa einzureichen für meinen Aufenthalt. How many people have gone through this one? Wie viele Leute haben das schon durchgemacht? You apply for visa. Du hast den Antrag fürs Visa. 6 months later, you call. Sechs Monate später rufst du an. About my visa. Wie geht's mit, steht's mit meinem Visa? Hey, look, it's the summertime. Es ist jetzt Sommerzeit. Your visa's under some stack of papers somewhere. Dein Visa ist irgendwo in einem Stoßakten irgendwo. We'll probably get to in about 3 to 4 years, relax. In 3 bis 4 Jahren kommen wir bis dorthin, entspannen Sie like, sich. Like, just slow. Langsam. Like, just get with it, come on. Hire Reiß some zusammen. People. Nehmt, stellt noch mehr Leute an. You know, you come to these borders into Eastern Europe. Wenn man jetzt an die Grenze zu Osteuropa kommt. And we got this 1 kilometer line. Und wir haben eine 1 Kilometer lange Schlange. But there's four, you know, booths to go through. Es sind 4 Passagestellen. And you think, why can't they just get like 4 of these soldiers standing over here to work the other booths? Warum können dann, warum ist dann nur, wird dann nur eine bearbeitet? Warum werden nicht ein paar Soldaten, ein paar Beamte an die anderen durchgestellt? I'm bringing Western currency into your country. Ich bringe ja westliches Geld in euer Land. You would think that you would have, you know, 100 booths. An eurer Stelle würde ich da 100 solche Passagestellen errichten. I thought to myself, I'm not coming back here. Ich dachte mir, da komme ich nicht mehr hin. I'll spend my money in the West. Da gebe ich mein Geld lieber da im Westen aus. To sit in a queue for 3 hours? 3 Stunden mich anzustellen. That's slow. Das ist langsam. That's slack. Das ist wirklich schlampig, you know, nachlässig. You just think this is incredible. Das ist unvorstellbar. How long it takes for a mindset to change. Wie lange es braucht, um sich eine Denkweise, dass sich eine Denkweise ändert. Here's the promise. Da ist die Verheißung. God is not slow. Gott ist zögert nicht. Matter of fact, he's very fast. Er ist blitzschnell. And he knows what you're going to pray even before you pray. Und er weiß, was du beten wirst, bevor du es betest. The Lord said. So sagt es der Even Herr. Before we think it, God already is thinking bevor with us. Bevor wir es erdenken, ausdenken, ist er schon da. And the process begins. Und der Prozess fängt an. And God wants us to continue in faith. Und Gott möchte, dass wir im Glauben weitermachen. Sure, we can bother him. Ja, wir können ihn weiter bemühen. But the scripture says that God suffers long with us. Doch die Schrift sagt, dass Gott langmütig uns gegenüber ist. This is the impression I get. Und diesen Eindruck bekomme ich. You know, I'm down here, I'm praying, oh God. Hier bin ich und ich bete. Oh Gott. You know, save me from these kids. Erspare mir diese Kinder. Save me from these people. Hilf mir vor diesen Leuten. God heard it the first time. Gott hat dich das erste Mal gehört. And he just, oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. It's no, it's just like complaint. Oh es God. Es ist einfach nur eine Klage. And God's in heaven thinking. Und Gott im Himmel denkt. I started the process years ago. Ich habe vor Jahren schon angefangen. It's just developing. Es entwickelt sich. You know, people have free wills. Leute haben freien Willen. And God is just suffering long with our bombardment of his throne. Und Gott erträgt geduldig unsere Bombardierung. I wonder if he would just like to say, I know, I know, I know, I know, I know. Ich könnte mir so leicht vorstellen, wie er sagt, ich weiß Bescheid, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gabriel, go down and write in the sky, I know! Schreib auf den Himmel, ich weiß. I heard every prayer, ich habe jedes Gebet gehört, ich weiß darum Bescheid. Everybody take a break. Jeder raste jetzt. I don't want another prayer for a whole week. Eine Woche lang kein Gebet. Just relax. Entspannt. I heard them all. Ich habe sie gehört. I'm working on it. Ich arbeite schon daran. I'm working on your husband. Ich I am. Arbeite in deinem Mann schon. I really am. Ich tue es. It's in the process. Es ist in dem Prozess. God is not slow. Gott ist nicht zögert nicht. In regard to his promise. Bezüglich seiner Verheißung. The only reason that Jesus has not returned. Der einzige Grund, warum Jesus noch nicht da zurückgekommen ist. Even though hundreds of thousands of Christians, obwohl hunderttausende Christen, especially those who were in prison, besonders die in den Gefängnissen, are praying, Lord Jesus return. Beten, Herr Jesus komm. Maranatha. Maranatha. Come, Lord Jesus, come. Komm, Herr Jesus, komm. Oh, Lord, return. Komm, Herr, zurück. According to your promise. Nach deinen Verheißungen. Why don't you return? Warum kommst du nicht? Oh, Lord, return. Oh, Herr, komm zurück. And the Lord says, not yet. Noch nicht. And he suffers long with this. Und ist langmütig diesbezüglich. Because he wants to return. Er will ja so gern kommen. And he knows he's promised it. Und weiß, dass uns das versprochen but hat. He can't yet. Doch kann noch nicht. Because he wants millions and millions of more people to come to know him. Er möchte, dass noch Millionen und Abermillionen von Leuten ihn kennenlernen. So he hears the prayers. So hört er die Gebete. I know. Ich weiß. But there's something you don't know. Aber das ist etwas, was du nicht weißt. You see all those millions of people? Seht ihr diese Millionen Leute? Billions of people? Ja, Milliarden von Leuten. I've got to give them more time. Ich muss ihnen noch Zeit geben. I want them to come to me. Ich will, dass sie zu mir kommen. That none would perish. Dass keiner verloren geht. The Lord heard the first time. Der Herr hat beim ersten Mal schon gehört. He's not slack. Er zögert nicht. Whatever you've asked for, was immer du gebeten and hast, whatever you're going to ask for tonight, und worum immer du bittest heute, remember, erinnere dich. The Lord is quick. Der Herr ist schnell. He's fast. Er ist blitzschnell. To hear our prayer, unsere Gebete zu hören, and respond to what He promised us. Und das zu tun, was er verheißen hat. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute. And you've never received the Lord. Und hast den Herrn noch nie persönlich empfangen. Would you pray with me tonight? Würdest du dann mit mir beten heute? And receive Christ. Und Christus aufnehmen. Maybe this is your night. Vielleicht ist das dein Abend. Jesus promised. Jesus hat verheißen. Whosoever believes in him, wer auch immer an ihn glaubt, will have eternal life. Wird ewiges Leben haben. Would you like to say yes to that promise? Möchtest du ja sagen zu dieser Verheißung? This is the only way to get to heaven. Die einzige Art, in den Himmel zu kommen. It's through a promise. Durch eine Verheißung. Say, Father in heaven. Sag, Vater im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. I want you to be my Father. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Save me. Rette mich. Cleanse me. Reinige mich. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Your promised son. Deinen verheißenen Sohn. Cleanse me through the blood. Reinige mich durch das Blut. That he poured out on that cross. Das auf diesem Kreuz vergoss. And wash me clean. Und wasch mich rein. Come into my life. Komm in mein Leben. The Lord said. Der Herr sagte, I stand at the door and knock. Ich stehe an der Tür und ich klopfe. If anyone hears my voice, wenn jemand meine Stimme hört and opens the door, und die Türe öffnet, I will come in, ich werde eintreten and sup with them, und mit ihnen Gemeinschaft haben and they with me. Und sie mit mir. Can you hear the Lord's voice tonight in your heart? Kannst du die Stimme des Herrn hören in deinem Herz heute Abend? Do you want to open your heart? Du möchtest dein Herz öffnen and let the Lord in. Und den Herrn hineinlassen. Say, Lord Jesus, come into my heart. Sag, Herr Jesus, komm in mein Herz. Into my life. In mein Leben. I invite you in. Ich lade dich ein. Be my Savior. Sei mein Retter. And be my Lord. Und sei mein Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.